Der Bolschewismus. Achtens, was ist der Bolschewismus? Der Bolschewismus ist das Instrument des Weltjudentums, durch das dieses in Gemeinschaft mit der jüdisch-liberalistischen, englisch-amerikanischen Plutokratie die alttestamentliche Verheißung von der Weltherrschaft der Juden wahrmachen will. Die zurzeit sichtbaren nationalrussischen Bestrebungen in Sowjetrussland und die scheinbare Auflösung der Komintern, der dritten kommunistischen Internationale, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Judentum immer noch die treibende Kraft ist. Die Juden haben, wie in fast allen Ländern, auch in Sowjetrussland, großen Anteil am staatlichen und wirtschaftlichen Leben. Wenn auch Stalin der Diktator Sowjetrusslands ist, so ist einer seiner mächtigsten Hintermänner sein Schwiegervater, der Jude Lazarus Mosesson Kaganowitsch. Er vereinigt in sich die höchsten Partei- und Staatsämter. So ist er Vertreter Stalins im Generalsekretariat der Partei, Mitglied des Politbüros und des Organisationsbüros, stellvertretender Vorsitzender des Rates der Volkskommissare, Volkskommissar für die Schwerindustrie und das Verkehrswesen, Mitglied des Obersten Rates der Sowjets, Mitglied des Verteidigungskomitees. Weitere wichtige Posten verschaffte Kaganowitsch seinen Brüdern Juli Mosesson Kaganowitsch, Michael Mosesson Kaganowitsch und Aaron Mosesson Kaganowitsch. Von den 503 Regierungsmitgliedern, den Volkskommissaren, sind 406 Juden. Eine große Anzahl von Sowjetgeneralen sind Juden, ebenso die überwiegende Anzahl von Politkommissaren. Der überaus gefährlichen Meinung, dass der Bolschewismus in ein nationalrussisches System übergegangen sei, kann nicht energisch genug entgegengetreten werden. Wohl vereinigt sich jüdisch-bolschewistisches Weltherrschaftsstreben mit panslawistischem Expansionsdrang, die treibende Ideenkraft bleibt aber der jüdisch bestimmte Marxismus. Es gab eine Zeit, wo man in Sowjetrussland das Judentum bekämpfte, zu Beginn der bolschewistischen Herrschaft. Der Beweggrund war jedoch nicht politischer, sondern wirtschaftlicher Art. Dieser Zeit folgte bald die Ära, wo das Judentum Eingang in die höchsten Staats- und Parteistellen fand und sich zum anerkannten Träger der bolschewistischen Idee aufschwang. Man muss allerdings annehmen, dass sich heute der Bolschewismus des jahrhundertealten großrussischen Imperialismus bedient, der seit je die Existenz Europas bedrohte. Die Wurzel dieses schon im Zarismus lebendigen Weltherrschaftsstrebens liegt einerseits in dem innerasiatischen Despotismus, der mit der jüdischen Seele des Bolschewismus eine enge Verbindung einging und heute in der grausamen Wildheit der sowjetischen Staats- und Kriegsführung wieder deutlich hervortritt. Andererseits ist sie in dem religiösen Messianismus des russischen Volkes selbst zu suchen, der Idee von der Erlösung der geknechteten Menschheit, der schon seit fast 500 Jahren zum Beispiel in der Idee des dritten Rom, der slawophilen Lehre und die panslawistische Idee lebendig ist. Der Bolschewismus leugnet alle Rassenunterschiede, löst den Menschen aus der blutlichen Gemeinschaft und aus seiner heimatlichen Verwurzelung heraus und macht ihn zum internationalen Proletarier, mit dem Ziel der Errichtung eines internationalen Proletarier-Weltstaates. Er fordert eine allen Gesetze des Lebens widersprechende Gemeinschaftsordnung der Menschheit, die auf der Herrschaft der internationalen Arbeiterklasse beruhen soll. In Wahrheit dient er nur der Zerstörung der naturgegebenen Ordnungen der Rassen und Völker und der Aufrichtung der jüdischen Weltherrschaft. Aus der bewussten oder erzwungenen Verbindung mit dem uralten Messianismus der russischen Seele, ihren nihilistisch zerstörenden und religiösen Kräften, ihrer Leidensfähigkeit für ein erträumtes Ziel, ihrer patriotischen Heimatliebe, erklärt sich das heutige eigentümliche Doppelgesicht des Bolschewismus. Aber die heute proklamierten nationalrussischen Tendenzen dürfen über sein wahres Gesicht, dass jüdischer Marxismus in russischer Maske ist, nicht hinwegtäuschen. Der Bolschewismus baut auf der jüdischen Lehre des aus alter Rabbinerfamilie stammenden Hirschel Mardochai, dem Juden Karl Marx, geschaffenen Marxismus auf. Dieser gründet sich auf der Weltanschauung des Materialismus. Erstens, Der Marxismus bzw. Bolschewismus leugnet jede göttliche Weltordnung. Er anerkennt nur das Materielle, das mit den fünf Sinnen Wahrnehmbare. Ebenso lehnt er auch alle Seelen- und Charakterwerte ab und macht den Menschen zu einem seelenlosen, dem Materialismus verhafteten Wesen. Zweitens, er leugnet den Rasse- und Blutsgedanken und damit die blutsgebundene Gemeinschaft des Volkes und anerkennt nur die Gemeinschaft des rasselosen internationalen Proletariats. Er zerstört jede völkische Lebensordnung und führt die Menschheit in ein Rassenchaos. Drittens, aus dieser Auffassung lehnt er den völkischen Staat ab. Er strebt dem Proletarier Weltstaat an. Viertens, er leugnet unsere Erkenntnis, dass die Geschichte den Spannungsaustrag der einzelnen Rassen und ihrer Weltanschauungen darstellt und behauptet in seiner Lehre, dass alle geschichtlichen Vorgänge Wirtschaftsvorgänge seien. Fünftens, er leugnet den Persönlichkeitswert und macht den Menschen zum internationalen Arbeitssklaven. Aus dieser Missachtung heraus fordert er mit brutalsten Mitteln letzte Leistungssteigerung und erniedrigt den Menschen zum seelenlosen Arbeitsmaschine. Er leugnet das Eigentum und nimmt dem Menschen die Früchte seiner schöpferischen Arbeit. Den Menschen zum besitzlosen Proletarier zu stempeln, ist sein Ziel. Siebtens, er lehnt daher auch ein freies Bauerntum ab und fordert den seines Besitzes beraubten Kolchose-Proletarier. Achtens, aus der Ablehnung des Spiels der freien Kräfte ergibt sich die Wirtschaftsform, die Wirtschaft ist Staatswirtschaft, das Kapital Staatskapital. Neuntens, seine Kultur besteht lediglich im Verherrlichen der Technik. Die Auswirkungen des Bolschewismus zeigen deutlich die jüdischen Wesenselemente: Seelenlosigkeit, Triebhaftigkeit, Niedrigkeit, Brutalität, Sucht nach Materiellem, Machtlüsternheit und Despotismus. Der Bolschewismus wendet sich an die niederen Instinkte im Menschen. Das Resultat seiner Einwirkung auf die Menschheit kann immer nur ein Untermenschentum sein. Zu den angeführten Wesenszügen des Bolschewismus einige Erläuterungen. Einen religiös-metaphysischen Glauben kennt und anerkennt der Marxismus überhaupt nicht. Religion ist Opium fürs Volk, ist ein viel benutztes Schlagwort. Selbst das, was Vertreter einer idealistischen Weltanschauung empfinden und zum Ausdruck bringen wollen, wenn sie von Geist und Seele sprechen, lehnt der Bolschewist ab. Für ihn ist alles Materie oder Funktion der Materie, das heißt, es gibt für ihn nur das, was wir mit Hilfe unserer fünf Sinne wahrnehmen können. Daher sprechen wir beim Marxismus auch von der materialistischen Weltanschauung. Marx sagt, die religiöse Welt ist nur der Reflex, das heißt das Spiegelbild der wirklichen Welt. Alles, was durch den Begriff Religion bezeichnet wird, ist für den Bolschewisten nichts anderes als eine Art sozialer Krankheitserscheinung. Der Bolschewismus lehrt die Gottlosigkeit. Allerdings scheint man jetzt in Moskau die orthodoxe Kirche wieder zuzulassen. Welche Ziele Stalin damit verfolgt, lässt sich noch nicht übersehen.